In den beiden unteren Graden zeigt die Zeichenmagie nach Hieber von der materiellen Welt nur wenig. Was es ist, werden wir gleich sehen. Der Johanneslehrling nämlich beginnt seine Maurerlaufbahn eigentlich noch nicht. Erst der Geselle wird auf den freimaurerischen Weg vorsichtig geführt. In den höheren Graden werden Dinge gezeigt, die der Erdenwelt angehören. Der Unterschied ist für Profane in der Tat nicht so gewaltig. Ich gab nur die freimaurerische Absicht wieder, den unteren Graden das wahre Zielstreben in idealistischer Verhüllung zu zeigen, ihnen den Charakter Adam Kadmon zu verleihen und recht schön Sand in die Augen zu streuen, während den höheren Graden immer unverhüllter die jüdische Geistes- und Zielrichtung beigebracht wird, bis die Abrichtung so weit vorgeschritten ist, dass der Deutsche keiner Magie mehr unterworfen zu werden braucht, sondern die Wahrheit ungeschminkt vertragen kann. Auf der Arbeittafel oder dem Teppich der Johannes-Lehrlingsloge sind 16 Zeichen in Kreide aufgetragen. Da sind die drei Zierate aus dem salomonischen Tempel, das heißt aus der materiellen Welt, von der ich eben sprach, oder aus dem jüdischen nationalen Heiligtum. Über dem Westteil der Tafel ist der musivische Fußboden, das heißt die unzerstörte Grundfeste des Tempels. In der Mitte der fünfeckige flammende Sowjetstern, das heißt das Licht, das aus dem Allerheiligsten des Tempels kam. Auf dem Ostteil das Vereinigungsband, ein Abbild der Schnur, die den Vorhang zum Allerheiligsten auf- und zuzog. In den Graden, die ich in dieser Schrift darstellte, wird der Leser das Allerheiligste noch nicht sehen, wohl aber den Sinn des Vereinigungsbandes verstehen lernen. Da sind ferner die drei unbeweglichen Kleinodien auf der Tafel verzeichnet. Im Norden des Sowjetsterns der raue, unbeschnittene Stein, das Sinnbild des nordischen Menschen. Im Süden der Kubus das Sinnbild des vollendeten jüdischen Menschen. Und im Osten, nach dem Vereinigungsband, zu das rechteckige Reißbrett, dessen Diagonalen dem Andreaskreuz gleichen. Das ist der Riss, nach dem die Logen nach dem Willen des dreifachen Baumeisters des ganzen Weltalls den unvollkommenen Freimaurer zurechtzustutzen haben, um ihn zum kubischen Stein, zum vollkommenen, das heißt willenlosen Werkzeug und glatten, behauenen und beschnittenen Baustein für den Bau des jüdischen Weltreiches zu machen. Da sind ferner die drei beweglichen Kleinodien. Das Winkelmaß, hart am Vereinigungsband nach Westen geöffnet, das Zeichen der Gerechtigkeit, worauf ich zu achten bitte, warum es zum Vereinigungsband gehört, wird später klar werden. Südlich vom kubischen Stein ist die Wasserwaage verzeichnet. Dort ist alles waagerecht, das heißt ausgeglichen. Nördlich vom rauen Stein ist das Senkblei, früher wohl Richtscheit, das Zeichen, dass dort alles sehr dringend der Aufrichtung und Senkrechtmachung durch Behauung bedarf. Da sind ferner die drei Werkzeuge. Der Hammer zwischen Sowjetstern und dem kubischen Stein jüdischer Vollkommenheit als Zeichen, dass er von dort aus geschwungen werden soll. Die Kelle, die sich in höheren Graden in einen Dolch verwandelt, zwischen Stern und rauem Stein, das Werkzeug, mit dem dieser bearbeitet werden muss. Endlich der Zirkel, selbstverständlich rechtwinklig, geöffnet auf dem musivischen Fußboden dem Winkelmaß gegenüber. Da sind endlich die vier Gleichnisse, die beiden Triumphsäulen aus der Vorhalle des salomonischen Tempels, Jakin und Boas, auf den Ecken der Westseite der Tafel, die Sonne und der Mond an den Ostecken, die Sonne beleuchtet hell den kubischen Stein, der Mond hat mit mildem Licht dahin zu leuchten, wo Finsternis herrscht. Armer Deutscher im Norden. Die Arbeittafel oder der Teppich der Johannesgesellenloge zeigt zwei schwerwiegende Unterschiede gegenüber dem eben dargestellten. Der fünfeckige flammende Sowjetstern ist durch den sechseckigen Davidstern der jüdisch-priesterlichen Weltmonarchie ersetzt. Wir kommen hier der Sache schon näher und verstehen die Bedeutung der Sterne in der Weltgeschichte. Dem allerdings nicht geglückten Experiment mit dem Sowjetstern in Russland soll nun das mit dem Davidstern auf dem Erdenrund folgen. Es wird ebenso wenig glücken. echt jüdisch-kabbalistisch bedeuten der in dem Gesellen zuteil werdenden Anweisung die beiden gleichseitigen, aufeinandergelegten Dreiecke des Davidsterns auch in freimaurerischer Gedankenwelt der GLL von Deutschland Aktion und Reaktion, worauf nach dieser erleuchteten Ansicht die ganze Weltgeschichte beruht. So wurde der Weltkrieg von Freimaurern als Reaktion der Juden auf die deutsche Aktion der Gründung des Bismarckschen Hohenzollernreiches bezeichnet. Im gleichen Sinne soll auch auf die Aktion Zerstörung des salomonischen Jehovareiches die Reaktion Verwirklichung der Judenherrschaft und der Herrschaft Jehovas folgen. Dann kann auf diese Reaktion, die zur Aktion geworden ist, die deutsche Reaktion kommen. Ich nehme an, sie wird es erst gar nicht zur Gründung des jüdischen Weltreiches, also zur vollendeten jüdischen Reaktion kommen lassen. Gleich dieser stumpfen, gedankenarmen Geschichtsauffassung von Aktion und Reaktion sind nun im Gesellengrade alle übrigen magischen Zeichen auf dem Teppich gedeutet. Der zweite wesentliche Unterschied der Tafel des Gesellengrades gegenüber der Tafel des Lehrlingsgrades besteht darin, dass auf ihm aus der materiellen Welt neben dem Davidstern auf dem mosivischen Fußboden die siebenstufige Jakobsleiter gezeichnet ist. Wir werden den Gesellen bei seiner Aufnahme sie hinaufsteigen und sich damit Jehova und seinem Davidstern nähern sehen. In der Tat, wir kommen der Sache immer näher. Im Übrigen sollen die sieben Stufen an alles Mögliche erinnern, zum Beispiel an die sieben sabbatischen Jahre, von denen das siebente die tausendjährige Judenherrschaft ist, oder auch an die sieben Jahre des Bauens des Tempels, die goldene sieben Leuchter des Tempels, die sieben kabbalistischen Planeten einschließlich Sonne und Mond und an die sieben freien Künste und Wissenschaften, als die da wären, Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie soll wohl heißen Gematria, Astronomie soll wohl heißen Astrologie und Musik, die vornehmlich die Brüder durch den Gesang von Liedern wunderbaren Inhalts ausüben. Wirklich eine reiche, ideale Gedankenwelt, die den Gesellen zu Beginn seiner freimaurerischen Laufbahn vollständig gefangen nehmen und in ihm einen erheblichen Wandel zum Kubus hervorrufen wird. Als Lehrling ahnte er ja von all diesem Schönen und Erhabenen noch nichts.